Wohlstandsgesellschaft. Wir sind so privilegiert. Kein Grund, uns zu sorgen. Doch die Sorgen, die sind da. Wohlstandsgesellschaft. Wir sind so terminiert. Kein Grund, uns zu beeilen. Doch wer stillsteht, ist bald weg. Wohlstandsgesellschaft. Als solche diagnostiziert. Eine große Gemeinschaft. Doch einsam in sich selbst. Wohlstandsgesellschaft. Wir schwimmen doch im Geld. Nur ein Großteil der Menschen kriegt nicht viel davon mit.